alle Leid auf dieser Welt, doch die Verteilung ist das Problem. Es ist die Leinwand und das Geld, was die Leute dann sagen, was ihnen fehlt. Und dann gehen's weg, dorthin, wo man's braucht, weil wo man die nicht braucht, fällt auch an Chancen. Es gibt Arbeit in der Stadt und es gibt Bildung, weißt was du verbrauchst, dann gehst nach Wien und kommst eh irgendwann wieder zurück. Aber irgendwie fährt er heute kein Zug mehr, deswegen verschiebst das alles ein bisschen weiter. Du verdienst dein Geld und wirst ein bisschen älter, und dann kannst du es endlich leisten zurückzugehen. Und deine Kinder freuen sich und du auch, wenn sie Pflegeheim besuchen können. Die Stadtlungen nimmt den letzten Zug von der Heimat mit auf Ross. Der erste und der letzte trat das Leben dann im Kurs. Weil grün in grün ist unser Grau in Grau. Irgendwie stirbt hier oben euer Saas. Es ist keine Utopie mehr, nie mehr kommt unser Jugendzug, weil Zukunft ist prima. Es ist Schluss mit lustig, das ist keine Utopie mehr. Ich wusste, ich steige in die Gruft und komm nie mehr. Es ist Schluss mit lustig, das ist keine Utopie mehr. Ich wusste, ich steige in die Gruft und komm nie mehr. Ich wusste, ich steige in die Gruft und komm nie mehr. Ich wusste, ich steige in die Gruft und komm nie mehr. Es ist Schluss mit lustig, das ist keine Utopie mehr. Ich wusste, ich steige in die Gruft und komm nie mehr. Ich wusste, ich steige in die Gruft und komm nie mehr. Das ist Lifestyle, sterben in der Freizeit, ja Freizeit. Da stirbt man nicht an Drive-By, Slice. Ich hab Begräbnis in einem ruhigen Stadtl. Wie die Damen zum Sterben suchen soll ein ruhiges Platz. In der Geisterstadt, im tiefsten Wald, wo alle in der Kirche sind, weil im Gemeindeamt ist der Letzte auf der Liste gestorben. Und der Totengrab, er schaut, jetzt ist sein eigenes Grab. Er ist reich und gut verdient, doch jetzt ist keiner mehr da. Er schaut zurück auf gute Zeiten, ja alle hat ein Eingrum. Und er hat kein Eichel und alle Jungen sind schon längst unten in der Stadt. Jeder hat den Ort vergessen, wo keiner mehr was macht. Sterben kannst doch, es gibt keine Ehren. Da wo gestern die Disco war, liegen heute noch mehr die Scherben. Da wo's früher nicht laut war, ist heute kein Lärm. Und keiner ist gekommen, um drüber zu brennen. Wirtschaftliches Wachstum ist hier großer Irrtum. Das Leben hier erinnert an einen morbiden Cartoon. Pflegeanstalten feiern hier Hochkonjunktur. Und die konservative Jugend schaltet bloß noch auf Stur. Wozu im ländlichen Raum noch Kinder züchten? In einem Totenreich voll von miesen Gerüchten. Ich kann's nicht verstehen, dass sich hier Menschen vermehren. Genauso könnte man künftig auch am Friedhof gebären. Wieder wach ich auf, schau zum Fenster raus, sehe tote Menschen und mich packt der Graus. Nein, es ist kein Kriegsgebiet, in dem wir hier leben. Keine Waffen, nur ignorante Affen, die sich ihr Leben nehmen. Wieso will sich der Großteil nichts Eigenes aufbauen? Nur blind auf die Erfolge anderer vertrauen. Egal wo mein Blick hinfällt, überall nur lebende Leichen, die keine Ziele, sondern das Ende ihres Lebens erreichen. Es ist Schluss mit lustig, das ist keine Utopie mehr. Ich wusste, ich steige in die Gruft und komm nie mehr. Es ist Schluss mit lustig, das ist keine Utopie mehr. Schluss mit steig, das ist keine Utopie mehr. Ich wusste, ich steig in die Gruft und komm nie mehr. Schluss mit steig, das ist klar und komm nie mehr. Schluss mit steig, das ist klar und komm nie mehr. Schluss mit steig, das ist klar und komm nie mehr. Nummer eins des Problems ist das, was wir nicht wissen. Wir sind noch schissen zueinander und haben's nicht gerissen. Dass das Wald viel jetzt eigentlich auch stirbt. Kognitiv gesehen natürlich, das Hirn ist saumiert. Die emotionale Intelligenz ist ein Hund. Keiner weiß, was das ist. Da fühlen uns alle pumpern gesund. Und ich bin euch ein Betreuer, werd euch beim Sterben begleiten. Üb euch bei der Terminalphase und werde nicht scheitern. Es hat Ängste, Sorgen und Schmerzen. Liegt's in einem Raum mit Büder, Fernseher und Kerzen. Habt's alles, was wollt. Doch das Leben bald nicht. Nimmer's da zu schweigen, weil's meint, durchs Reden wird schlimmer. Es saß in die Sterbephasen, wollt's das nicht wahrhaben, seid zornig und wollt's verhandeln. Doch es war dann so, dass es depressiv war ein Satz. Am Schluss dann stimmt's zu, dass es gestorben Satz. Es ist Schluss mit lustig, das ist keine Utopie mehr. Ich wusste, ich steig in die Gruft und komm nie mehr. Schluss mit lustig, das ist keine Utopie mehr. Ich wusste, ich steig in die Gruft und komm nie mehr. Es ist Schluss mit lustig, das ist keine Utopie mehr. Ich wusste, ich steig in die Gruft und komm nie mehr. Ich wusste, ich steig in die Gruft und komm nie mehr. Ich wusste, ich steig in die Gruft und komm nie mehr. Es ist Schluss mit lustig, das ist keine Utopie mehr. Ich wusste, ich steig in die Gruft und komm nie mehr. Ich wusste, ich steig in die Gruft und komm nie mehr. Ich wusste, ich steig in die Gruft und komm nie mehr.